dass wir dann also eine kurze Pause von 5 Minuten machen und dann eben die Diskussion fortsetzen, also die Diskussion beginnen, wobei dann es besser ist, wenn wir erst über die Relation von Herrn Curato diskutieren und dann über die Ihre. Aber die Fragestellung, die Sie jetzt zuletzt selber ans Auditorium gerichtet haben, die möchte ich eigentlich aufnehmen. Ich könnte mir denken, dass diese Diskussion am fruchtbarsten wird, wenn sie versucht, deutsch-italienische Gemeinsamkeiten oder Unterschiede herauszuarbeiten. Wir haben heute so viel gehört, sowohl von Herrn Curato wie von Ihnen, dass sich natürlich sehr lange Diskussionen ergeben könnten. Vielleicht wird die Konzentration auf deutsch-italienische Probleme helfen, die Diskussion einigermaßen im zeitlichen Rahmen zu halten. Außerdem möchte ich schon jetzt bitten, die Diskussionsbeiträge jeweils auf 3 bis 5 Minuten zu beschränken und keine Korreferate zu halten, außer in den Fällen, in denen Korreferate, aber das ist ja später der Fall, vorgesehen sind. Ja, nun, wir müssen also noch ein bisschen weitermachen, damit die Fotos schön ausfallen. Und deswegen könnten wir vielleicht doch kurz beginnen, schon einzusteigen in die Diskussion des Vortrages von Herrn Curato. Zumindest könnte man mal versuchen, eine Liste zu erstellen, auch damit wir ungefähr wissen, wer Stellung nehmen will. Wer möchte zu Herrn Curato Fragen stellen? Lacey Chiama Barbieri. Aber nicht eigentlich über die Debatte von Herrn Professor Curato, sondern über die Einleitung von... Ja, die Einleitung stehen natürlich auch zur Diskussion. Insofern also, ja, sind weitere Wortmeldungen noch zum Thema der Einleitung? Lacey Chiama Serra. Curato, sì. Ma vorrei parlare anche soltanto. Also, sì. Ja, Sie kommen dann wieder zu Wort. Also. Es ist nur thematisch besser, wenn erstmal Einleitungsfragen, dann Themen, die sich aus dem Vortrag Curato ergeben und dann Themen, die sich aus dem Vortrag dann ergeben. Das schließt ja nicht aus, dass man dann das andere wieder aufgreift. Also weitere Wortmeldungen. Ecco. Und dann zum Vortrag von Herrn Dann. Ah, da ist also gleich wieder Herr Barbieri. Ja, Serra, Conte, Tomasi, ja, ja. Vielleicht könnten wir so vorgehen, dass wir die Frage von Herrn Barbieri, die sich auf die Einleitung bezieht, jetzt gleich noch bestellen, damit wir nicht nur hier herumsitzen, um fotografiert zu werden. Also, der Präsident hat immer das Wort. Gut. Also. Sì, prego. C'è per Barbieri. Sì, sì, sì. Vorrei partire da un'osservazione fatta dal professor Bassetti, quando il professor Bassetti ha parlato di Herder e della Entstehung, della sorgine, del nascere, delle origini del pensiero nazionale, della sensibilità nazionale in Germania. Il professor Bassetti ha detto che Herder polemizza contro l'universalismo illuministico. Ora, l'uso di questa parola, secondo me è un po' impropria, nel senso che occorrerebbe distinguere universalismo da cosmopolitismo. La confusione di questi due termini viene fatta correntemente da un suo illustre predecessore come Meinecke, il quale nella sua opera più sfortunata, che è sfortunata per le note vicende, usa indifferentemente due termini, universalismo e cosmopolitismo. Non occorrerebbe precisare cosa si intende con i due termini. Il cosmopolitismo è la concezione che tende a suddividere l'umanità in infinite parti, tanti quanto sono gli individui al limite. L'universalismo invece presuppone il Raiyonnement, la Ausstrahlung, da un centro, e quindi l'unità. Ora, per portare avanti il discorso, vorrei ricordare come Meinecke sottolinei, ritorni costantemente e faccia e renda pilastro della sua opera il concetto per cui il cosmopolitismo, ovvero l'universalismo, sarebbero concetti impolitici, non politici. Il liberarsi da queste idee cosmopolitiche o universalistiche ha rappresentato l'inizio del progresso verso l'unità tedesca. Ora, io ho qualche dubbio che si possa parlare, se si parla di universalismo, di cosmopolitismo sì, quello d'accordo è sicuramente impolitico, anche se bisognerebbe considerare che il cosmopolitismo è un'idea astratta e invece come realtà concreta ha i suoi risvolti concreti, che sono poi gli eserciti napoleonici. E quindi è qualcosa che in politico non si può chiamare. L'universalismo però, qui si pone il problema, non si può definire impolitico perché presuppone tutto il sistema della Santa Alleanza. Ora, definire impolitico l'universalismo è il vecchio mito, che è certamente impolitico per chi lo guarda con gli occhi nostri, dei successori, di chi ha visto realizzarsi il secondo Reich tedesco e le nazionalità, ma che non era affatto impolitico per i protagonisti, i quali pensavano con convinzione di poter restaurare in qualche modo l'antico Reich tedesco. Ora, questa idea del vecchio impero, o comunque il sistema della Santa Alleanza, che poi era la sua traduzione politica pratica, ricorre nella pubblicistica e nella storiografia tedesca almeno fino alla metà dell'Ottocento, quindi almeno fino alla rivoluzione del 48-50. Lo stesso professor Zahn, un momento fa, ci ha ricordato come dopo il 1815 il liberalismo sia stato un movimento internazionale, sia stato un liberale, europei si sentivano parte di un movimento che comprendeva tutta l'Europa e che non conosceva confini, per non parlare poi delle posizioni dei democratici socialisti come Marx. Ora quindi c'era politica in tutto ciò. Quando il sistema della Santa Alleanza finisce con la guerra di Crimea, comincia ad entrare in crisi con la guerra di Crimea, non a caso i vecchi miti della restaurazione dell'impero cominciano a scomparire dalla pubblicistica tedesca, il discorso si fa ora sì effettivamente più politico e si comincia a pensare a quali sono i termini reali dell'unificazione tedesca, i rapporti di forza, il prevalere del termine Macht anziché Kraft nel dibattito politico e via dicendo. Ora c'è, secondo me, negli anni 50 quindi una rottura nella storia culturale tedesca e per cui non si può parlare, come faceva a suo tempo Meinecke, di una continuità se non puramente ideale fra idea romantica della società dello Stato o ideologia romantica della società dello Stato e lo Stato con cui non a caso il cosmopolitismo è stato nazionale. C'è un vuoto di ben 15 anni. La storia di Meinecke, la storia delle idee di Meinecke, si interrompe col 50-51 e riprende nel 1866. Quindi rimane in ombra proprio il punto di articolazione moderno che spiega la storia del sorgere dell'impero e tutta l'azione di Bismarck. Un secondo punto che volevo toccare è il problema di Mazzini. Mazzini non fu mai cosmopolita, ma fu, direi, sempre universalista. Su questo non ci sono dubbi. Ora, quando Mazzini parla di universalismo, ne parla nel 31, precisamente nel 1831, e proprio nel 1831 comincia a farsi strada nella sua mente l'idea di un primato di Roma. Le due cose vanno insieme, sembrerebbe ovvio che vadano insieme, ma per cui si può pensare che i Mattini ci siano già nel 31, quindi molto presto, delle suggestioni nazionalistiche nel senso negativo che noi diamo a questo termine. Ora, il professor Curado oggi ci ha citato alcuni brani di Mattini di dopo 70, 71. Precisamente 71, esatto. Ora, sembrerebbe che già Mattini nel 31, quindi ben 40 anni prima, subisse le suggestioni di una ideologia nazionalista. Ora, io non credo che questo sia vero, vorrei contestare questa opinione. Cioè che Mattini fin dall'inizio abbia subito. Ma io non l'ho mica detto. Sì, l'ha detto. Sì, questo, no, non l'ha detto, no, questo. Sì, certo. Io mi sono limitato a evitare quello che è il testamento di Mazzini. Mo' è l'anno dopo il suo testamento. Ecco. Un minuto ancora. Sì, ma... Presidente lo dice. Va bene, ma se cominciamo a fare delle correlazioni non facciamo più una discussione. Va bene, allora... Perché lei ha messo tante domande, adesso sì, forse sì, però, dovrebbe sì, rispondere lì, e poi magari... Minuto, sì, prego, sì, sì. Ci vediamo un minuto finito. Ora, nel 31 Mattini parla di un primato di Roma perché si pone il problema del fare la rivoluzione col popolo. Fare la rivoluzione? Col popolo. All'indomani del fallimento dei moti... Cosa c'entra Roma? All'indomani del fallimento dei moti nell'Italia centrale, il problema che Mattini pone è quello di conquistare le masse alla rivoluzione. Conquistare le masse alla rivoluzione significa, per l'Italia, risolvere il problema religioso, comunque affrontare il problema religioso, le masse sono cattoliche. Ora, in polemica con il sansimonismo, Mattini vede, secondo me, un grosso pericolo, che ci si possa inventare una nuova religione. Vede quindi il problema di ricollegarsi al cattolicesimo in modo da poter sfruttare l'energia delle masse. Ricollegarsi al cattolicesimo quindi però significa porre il problema del papato al centro dell'attenzione e del problema della rivoluzione. Ecco perché si arriva a porre l'Italia al primo posto nella catena delle nazioni. Sì, ma questo nel 31 lo dice Mattini. Di questo... Allora, beh, senta, due parole solo. Sa, io volevo semplicemente dire questo. Il concetto universale della nazione, della rivoluzione francese, è vero, è un concetto di insieme che pone la nazione come una realtà. È vero, la nazione, intendiamoci, la nazione esisteva già prima, ma la rivoluzione francese la pone come problema politico, come problema della sovranità nazionale, come risultato della sovranità popolare. Ora, quello che io volevo dire, non era tutto un problema della politicizzazione, non ne ho parlato, è vero, volevo semplicemente dire che con Herder, con lo stesso Sturmbrand, se si vuole, si accentua il concetto individuale della nazionalità. Io dicevo semplicemente questo, è vero, la nazione intesa come un dato della natura e della storia nella infinita varietà delle sue manifestazioni, mentre la concezione illuministica era un'affermazione di principio generale, la nazione, è vero, qua si vede la nazione che si individua nella storia nella infinita varietà delle sue manifestazioni, è vero, e questo in Herder abbiamo appunto, è vero, quel senso del Geist, della individualità affermata in senso generale, che poi sarà applicata al popolo tedesco da Fichte, dei re della Deutsche Nation, è vero. Sì. Vedevo qua una nota sul liberalismo, che il liberalismo è un altro problema, non ha a che fare con la rivoluzione francese, non è affatto liberale, tutt'altro, è vero. Il liberalismo è un prodotto del romanticismo e di tutto il movimento dopo il 15. Quanto a Mazzini, c'è una teoria di Mazzini ben definita che io ho citato, la teoria dell'iniziativa. Ogni popolo, ogni epoca ha una propria caratteristica e ha un interprete in un determinato popolo. La Francia assolto un determinato compito, interpretato una determinata esigenza, l'Italia interpreta la nuova esigenza, eccetera. Quindi l'idea del popolo eletto, del popolo chiamato, è vero, ad un compito particolare, idea pericolosa. Quanto all'idea di Roma, indipendentemente dalle date, eccetera, è proprio l'idea di Roma. Ci sono delle pagine Mazzini quando, è vero, si inginocchia e bacia la terra, è vero, dice: qua siamo di fronte, è vero, a una manifestazione universale dello spirito umano. Roma, con i suoi diversi compiti, la Roma dei Cesari, la Roma dei Papi, la Roma del popolo, eccetera. Questa è una teoria generale di Mazzini, in cui la funzione di Roma assume questo senso messianico, è vero, e si identifica col messianismo italiano. Il pericolo, è vero, in certo senso nazionalistico di queste teorie di Mazzini, sono che hanno un'ispirazione universale, ma vedono un senso messianico, una missione del popolo italiano che attraverso Roma si manifesta. Semplicemente questo. Sì, però l'origine di questa ideologia, questa è già ideologia, ma l'origine di questa ideologia è un problema politico, che è quello di fare la rivoluzione col popolo, di conquistare le masse, il problema della rivoluzione. Sì, e questo si pone già nel 31 come problema politico, diventa ideologia in seguito, e qui volevo ricollegarmi a quando il certo disoccupato, nel senso che io ho il sospetto che Mazzini sottolinei fortemente tutti i toni ideologici del problema, del discorso nazionalistico, prima della Libia, eccetera, in quanto dopo il 70 si vede messo alle strette. No, ma lei lo riduce, qua siamo dinanzi ad una teoria mazziniana, la teoria dell'iniziativa, che è una teoria generale. Non è un frutto di un momento politico, di una tattica politica. È l'espressione di una concezione. Lui vede, è vero, la storia fatta, ogni secolo ha la sua parola da dire, ogni popolo ha la sua parola da dire come interprete, è venuto il momento dell'Italia. Questa è la teoria dell'iniziativa, la nuova teoria dell'iniziativa, che non è immediatamente politica, è proprio una concezione, come è una concezione, la concezione di Roma, è vero, la funzione universale di Roma, appunto, che si connette poi con tutto il mito romano dei soggetti italiani, un animo di parte. C'è il professor Covato che vorrebbe. Io non ho studiato a memoria tutti gli scritti di Mazzini, come la nostra comune amica Emilia Morelli, che sa ogni parola, ogni virgola di Mazzini. Ho l'impressione, trattando di cose politiche e riferendomi a uno degli animatori della politica del secolo scorso, che Mazzini però vedesse il mondo in funzione dell'Europa. Lui vede la necessità che l'Europa ricivilizzi l'Asia, ricivilizzi, e che l'Europa civilizzi l'Africa. Quindi c'è proprio un concetto che dovrà essere comunissimo nel secolo scorso: il mondo è l'Europa, non solo politicamente, anche come cultura, anche come mentalità. E infatti, io forse nel leggere in fretta non ho marcato bene e mi dispiace, quando accenna all'Italia che deve prendere Tunisi, Tripoli, Cirenaica, perché per essa l'Egitto, la Siria, se arriva all'Asia, e pochi che prima ha detto che l'Asia deve essere civilizzata dagli inglesi, di cui io ho proprio citato Tuzano, di cui elogia l'azione in India, i russi che si estendono nell'Asia del nord, eccetera, eccetera, e ci arriva anche l'Italia. Lui evapoli, ma forse intendeva che l'Italia dovesse civilizzare quello che chiamava il vicino Oriente. Quindi ho l'impressione che Mazzini è sì, ma è un europeista, come da essere al mondo del secolo scorso, in cui si considerava l'Africa un continente ancora da sviluppare e l'Asia un continente civile ma decaduto che bisognava ritirare su con la nostra azione. Questa è la mia impressione, può darsi che non mi sbagli, ma... Questo sono d'accordo. È vero? Volevo dire soltanto se è possibile un'altra lettura, che sicuramente è in chiave secondaria, questo non c'è dubbio, ma una lettura più politica, nel senso con scopi politici più immediati, nel senso che Mazzini pone il problema della Libia e lo enuncia. Tutta l'Africa del Nord, cioè. Sì, d'accordo. Come alla penisola ibrica, perché nelle righe precedenti che io non ho letto, quando parla di agglomerati europei, lui vede, la risolve così a tavolino, una cosa che non si è mai risolta, l'unione della Spagna e del Portogallo. Per lui devo fare uno Stato solo, ad esempio. non ha mai voluto sapere il portoghese, però disgraziatamente, capisci? Dice: come il Marocco va alla penisola iberica, perché lui aveva detto che la penisola iberica deve diventare un unico Stato, non dice alla Spagna, alla penisola iberica. Difatti, quando parla di aggruppamento, lui fa ad esempio tutto un quadro. Mi dispiace non aver portato il volume di Mazzini, lo volevo portare. Forse stanno qui in biblioteca, non lo so. Forse li troviamo qua. Volume 92 delle opere, politica, opera 29. E in ogni modo lui fa tutto un quadro di una striscia che parte da Fiume, ecco una cosa che avrei voluto sottolineare. Fiume non è solo Sondino che la dimentica nel patto di Londra, Mazzini parla di Fiume come città da cui parte un dominio slavo del sud. Lui si limita proprio al Quarnero, stile dantesco, ma Fiume fuori per lui. E giù viene una striscia che collegando Serbi e Bulgari e poi ricollegandosi con i romeni, di cui esalta la latinità, e poi di là si deve formare un gruppo polacco, ceco, moravo, eccetera, che devono formare il blocco, gli ungheresi devono andare d'accordo. Certo, ha scritto, ha fatto tentativi teorici di fare federazione, perché devono costituire il blocco, che blocchi la Russia di qua e la Germania di là. Insomma, lui ha teoricamente degli aggruppamenti che devono creare blocchi di popoli, i quali devono creare un'Europa tranquilla, fratelli di stati, e deve espandersi, secondo me, le civiltà verso, e anche alla Russia attribuisce una funzione di civilizzazione dell'Asia nordica, agli inglesi e all'Italia, quell'accenno tri Tunisi, Tripoli, Cirenaica, attraverso l'Egitto, la Siria, eccetera, evidentemente il vicino oriente. Il Giappone non lo fa. Grazie, mi pare che per questo momento possiamo chiudere il discorso. Facciamo un intervallo di 10 minuti. Altri scritti, intendiamo ciascuno parlo solo. Sì, sì, sì, sì. Uno scrittore non è obbligato a pensare sempre allo stesso modo in 10, 20 o 40 sì. anni di ecco, pensiero. Ecco, questo però, è quello che a me serviva mettere in luce, perché io partivo proprio da quell'anno lì dove dovevo andare avanti. E siccome lui muore esattamente un anno dopo questo scritto, è chiaro che i suoi seguaci si attaccheranno in parte alle ultime cose. Quelle che sono un po' al testamento spirituale di politica internazionale. Lo scritto si chiama politica internazionale, però può anche darsi che vedendo altri scritti ci siano altre cose, e che qualche suo seguace magari non avrebbe accettato l'ultima versione, ma la penultima o la terzultima. Però su questo non glielo posso dire. Una lettura che richiede dei mesi, l'opera di Mazzini tutte le chiedo. Possiamo poi anche tornare sull'altro argomento nella discussione sulla relazione, Dan, però per adesso direi che facciamo un intervallo di 10 minuti, ma solo 10 minuti, poi ci ritroviamo per discutere la relazione prima Curato e poi la relazione di Dan. So, signorina Garbari e poi il professor Valsecchi. Allora, per cortesia, sir. Io volevo riferirmi strettamente al campo della politica estera di cui ha parlato appunto il professor Curato, e soprattutto alla parte, diciamo, finale in cui lui ha tratto alcune conclusioni tutto il discorso che ha fatto prima. Cioè, alla parte in cui, diciamo, nella politica estera italiana c'è stata la trasformazione, diciamo, del ulteriore progresso, diciamo, del nazionalismo verso una forma, diciamo così, una conseguenza, poi potrebbe essere appunto espressata il colonialismo. Ora io, da quello che ho capito, no, per l'esposizione del professor Curato, mi sembra che in fondo il Ministero degli Esteri italiano, abbia in un certo senso recepito, sia stata pressata ad avviarsi verso questa strada da certi umori, diciamo così, presenti o comunque che erano nella base, diciamo, della nazione, del popolo italiano. Ora, a me sorge invece il dubbio piuttosto che questi umori, più che riferirsi in effetti a, diciamo così, alla base proprio popolare, diciamo, dello Stato italiano, e siano stati invece degli umori indotti, diciamo, dalla classe intellettuale, quindi sempre a appartenente, diciamo, alla classe dirigente, alla borghesia che appunto aveva fatto lo Stato, e che in un certo senso siano stati indotti per degli scopi che in sostanza potevano essere anche, diciamo, carattere coloniale, ma che in effetti potevano anche nascondere delle preoccupazioni, diciamo, interne, cioè deviare l'attenzione da certi importanti problemi interni del paese, che il paese doveva affrontare e magari non sapeva affrontare, e quindi, diciamo, deviare il discorso verso gli obiettivi di politica estera piuttosto che affrontare in maniera, diciamo, più approfondita i problemi della politica interna. Quindi io vorrei chiedere appunto al professor Curato, cioè quanto sia effettivamente rispondente questa mia impressione, cioè quanto effettivamente certi umori anche di stampo coloniale fossero presenti nella base, o invece fossero un'espressione di certe preoccupazioni esterne ed interne della classe dirigente. Posso rispondere? Nella mia relazione io della base ho parlato solo per dire che scendeva in piazza a protestare contro le colonie. Non ho mai parlato di piazza che va a inneggiare le colonie. Quindi la questione è già praticamente risolta per quello che riguarda la base. Per quello che riguarda gli umori, sono dati dalle classi borghesi, parte intellettuali e parte legate a interessi commerciali. La compagnia Rubattino, la compagnia Orlando stavano a cuore, questa è un'osservazione di Massimo Salvatore Ganci, che dice che Ganci sbaglia, non mi ricordo in quale punto, quando presenta Crispi come l'uomo degli agari. In una lezione che fece a Pavia i nostri studenti, disse Crispi era l'uomo delle società di navigazione, era legato alla Orlando, è vero, era legato alla cosa, ma comunque a parte questo svist di Gramsci. Quindi io, ripeto, il popolo non c'entra niente, del resto in un libro, tutti e due storici del colonialismo, di idee esattamente antitetiche, come Rainero e il suo ex maestro Giglio, assolutamente dichiarano che quando si parla di opinione pubblica relativamente alle colonie, si parla di pochissime persone, che sono però quelle che influivano sul Parlamento, o indirettamente attraverso i loro deputati o i deputati stessi. Quindi quando un ministro si preoccupava dei voti, del ministero che poteva cadere. Il ministero si preoccupava degli schiamazzi di piazza, cioè della base, quando le cose andavano male. Infatti Caioli si dimise subito, alla Camera il 5 marzo si divise in mezzo agli urli di Vigo Menelik, nelle piazze di Milano però, eccetera. Quindi lei ha detto bene, solo che io non ho mai detto che la base si interessasse delle colonie. E gli umori venivano da quei ceti ristretti che o per motivi intellettuali o per motivi commerciali si interessavano della cosa, come del resto la penetrazione che Tittoni vuol fare verso la penisola balcanica, a cui accenno dopo il suo avvento al potere agli esteri nel 3, era legata alle società di commercio, le quali volevano esportare nella serie. C'era una compagnia di Antivari, ad esempio, la quale commerciava col Montenegro, e quindi naturalmente costoro influivano sulla politica estera del ministero, ma non è la base. Insomma, è un mondo diverso da quello nostro, in cui tutti si interessano di politica estera. La povera gente si interessava solo quando i ragazzi andavano a morire ad Ogali, ad Adua, non tornavano più, tornavano inviati, eccetera, capisce? Quindi lei ha detto giusto, ma io non ho detto quella cosa là. No, ma io non mi credo, cioè, ho detto il termine base, cioè proprio per allargare un po', diciamo, la riflessione, però è indubbio che, a mio avviso almeno, alcuni, diciamo, elementi di questo tipo siano presenti nella base popolare, perché... Sì, ci sta stato qualcuno. Perché, per esempio, anche dopo la seconda guerra mondiale, no? Il problema delle colonie era un problema che, diciamo, era recepito in un certo senso quindi c'era un certo discorso che continuava. No, caro Serra, tra il 1880 e il 1945 c'è un abisso. Ci sono 65 anni che contano e come, no? Sono due o tre generazioni di mezzo, non sono gli stessi figli, quelli là tutti morti. Erano due nuove generazioni, una cultura diversa, una formazione politica diversa, simpatie e odi diversi. quando ad esempio qualche volta uno dice quegli imbecilli che hanno distrutto l'Austria-Ungheria adesso sono là, ma gli imbecilli che hanno distrutto l'Ungheria sono morti, adesso sono i loro nipoti che o godono o soffrono, no? Questo deve tenere presente che la gente muore e che quindi non... quando si fa un paragone a 40-50 anni di distanza non sono più gli stessi individui. E se pensiamo che spesso i figli vanno contro i padri, eh? Grazie sia della domanda sia della risposta e anche di questa nota, direi, metodologica, però affronteremo forse lo stesso problema dopo la relazione di Wolstein, perché lui parla, come ha già scritto qui nel breve testo, anche delle agitationsverbände che sono della classe dirigente della borghesia, e là ci sono anche i numeri dei membri, è un problema analogo che si pone per questo organizzato nazionalismo. Passiamo poi alla professoressa Garbari. Io volevo domandare al professor Curato alcune cose molto brevemente della sua relazione, che suscita un'infinità di domande, ma io mi limito a alcuni aspetti. Bene. Della politica estera. Dunque penso agli accordi per il Mediterraneo del 1887, accordi del Mediterraneo tra Italia e Inghilterra, ai quali accede l'Austria. Poi quello di questo, cioè, però, sono tre. Però poi nel dicembre succede che il ministro degli esteri austriaco presenta 9 punti e l'Italia accede a questi 9 punti proposti dall'Austria, il che mi sembra che ponga l'Italia in una subordinazione rispetto alla prima stesura, o è soltanto una mia impressione? Cioè l'Italia, che è stata tanto elogiata per questo accordo del Mediterraneo, tutto sommato alla fine del 1887, mi pare, e ho qui i testi nella edizione fatta ancora dal Caprin, mi pare che poi invece l'Italia venga relegata in subordine, in primo piano vi sia proprio l'interesse austriaco, sul quale interviene sempre l'accordo, perché l'accordo anglo-austriaco non viene mai in meno. E questa è la prima domanda. Se posso rispondere subito a questa? Tra gli accordi del febbraio, 12 febbraio con l'Inghilterra, 20 febbraio con la Triplice Alleanza, quindi con l'Austria, e gli accordi del dicembre, c'è un cambio di ministro degli esteri, prima c'è il di Robilà e alla fine c'è Crispi. E Crispi subito, alla fine dell'agosto 87, quando diventa presidente del Consiglio ministro degli esteri, succedendo al De Pretis, che negli ultimi mesi aveva fatto lui ministro degli esteri, però lì sono belle le pagine di uno storico che io piglio intelligente, ma che piglio sempre un po' con le molle perché è passionale, che è Gaetano Salvemini. Lui si lancia contro il Crispi, lui odia Crispi, perché come un toro si butta nella questione balcanica e fa il gioco dell'Austria, si butta nella questione bulgara, che l'Italia poi poteva interessare fino a un certo punto, e si butta. Quindi non è da stupirsi che lei abbia avuto questa impressione, che probabilmente è vera. Come ad esempio, quell'adesione che Crispi dà all'accordo di alleanza militare, politico-militare, rumeno-austro-tedesca, fa sì che l'Italia si impegna a mandare truppe sul fronte russo, cosa da cui veniva esonerata dal trattato della Triplice, anche perché l'Austria non ne aveva voluto sapere per timore che l'Italia chiedesse il solito compenso, capisci? Quindi è giusta quella impressione, mi pare molto giusta, però tenga presente che sono due ministri diversi. Uno, intelligente, scaltro, nonostante le brutte parole che Oriani ha per lui, vergognose, però il monco, perché non sapeva parlare, era un monco poveretto che aveva perso una mano alla battaglia di Novara, non era mica colpa sua, non sapeva parlare, era un diplomatico, non era un parlamentare, messo in Parlamento si trovava in difficoltà. E l'altro invece era il focoso uomo politico che parlava bene, io ho letto dei passi stamattina, c'è proprio un uomo che fascinava, che trascinava come Cristo, ma c'è un abisso di mentalità, cauto, abile, scaltro, il di Robinar, impetuoso, eccetera, quindi cascava facilmente dentro. Beh, basta, se voglio forse parlando di anche di contatti italo-germanici, si potrebbe aggiungere che questi accordi mediterranei avevano una grande importanza nella visione bismarckiana, erano voluti da lui per mantenere un certo, anche se debole, equilibrio che lui era riuscito a formare dopo il 71 e per avvicinare l'Inghilterra alla Triplice e con ciò allargare quel sistema conservatore mitteleuropeo, ma lei forse voleva dire ancora altre cose. Scusa un momento, volevo anche dirti una cosa allora, dato il tuo prezioso intervento, ed è che quegli accordi mediterranei anglo-italo-austriaci sono un doppio gioco di Bismarck, che mentre nel Russ-Versieg und Spertag aveva promesso alla Russia l'apertura degli stretti, li fa bloccare dall'amico inglese, dagli alleati italo-austriaco. È proprio il doppio gioco che faceva. Però, con l'intenzione di stabilire un certo... Però ne parliamo stasera a tavolo. Lei voleva domandare altre cose. Sì, un altro elemento di politica estera. E volevo sapere se c'è pienamente accettabile il giudizio che dà Carlo Morandi sugli accordi per gli sconti di Nova Nostra Barrer, predetti Barrer, e con l'Italia. E l'Italia, dice appunto il Morandi, ha ipotecato nel 2 la sua libertà d'azione di scelta in caso di guerra franco-tedesca. Cioè l'Italia è imbottigliata e condannata alla neutralità sia per gli accordi della Triplice sia per gli accordi con la Francia. Tant'è vero che tra il 14 e il 15 l'Italia non può negoziare la sua neutralità con la Francia. Ecco, lei condivide questo giudizio che è fondamentalmente negativo? Beh, adesso io qui devo dire che un tempo, quando ero giovane, condividevo questa idea, perché aveva dato molta inerzia a Tommasini, che sparava a zero contro gli accordi del 902, li considerava una delle più grandi catastrofi della storia italiana, della storia della diplomazia italiana. Rilette molte volte le obiezioni fatte da Cognasso in quella piccolissima pubblicazione, un estratto, fatta all'Accademia delle Scienze di Torino, devo dire che invecchiando e maturando, ed essendo meno passionale di quello che non fossi allora, ho cambiato, direi, radicalmente idea. È vero che teoricamente l'Italia, quando fosse scoppiata una guerra europea, poteva dire alla Francia, una Francia aggredita, perché solo in quel caso l'Italia aveva diritto alla neutralità, non se la Francia aggrediva la Germania. Dammi qualche cosa, io t'attacco. Teoricamente poteva farlo. Ma con che diritto? Era un ricatto questo. Era diverso dal caso dell'Austria-Ungheria. Nel caso dell'Austria-Ungheria si parlava di compensi, si parlava di pigliare degli accordi prima di fare qualunque mossa. Nel caso della Francia non c'era niente. Quindi l'Italia avrebbe fatto nient'altro che un ricattatore. E l'Italia avrebbe potuto farlo. Beh, poteva farlo, tutto si può fare al mondo. Io ricordo una bellissima frase di Vandoska all'Università di Milano, quando parlava degli storici che criticano questo uomo politico, quell'altro uomo politico, e dice: ma gli storici fanno presto, sanno come sono andate a finire le cose. Sì. L'uomo politico ha il buio davanti a sé, piglia una strada, non sa dove andare a finire. Mettiamoci nel caso specifico, l'Italia avesse ricattato la Francia e la Francia avesse ceduto Nizza, la cosa, qualche cosa, anche solo Mentone, poi avesse vinto la guerra, l'Italia chi l'appoggiava? Chi dà la vendetta francese? Tanto più che la domanda dell'Italia sarebbe stata illegittima dal punto di vista giuridico, cioè quello che io chiamo un vero e proprio ricatto. Guardi, qualcuno parla di ricatto persino nei confronti dell'Austria, nelle nostre trattative, dice: ah, ricattava l'Austria. Ricatto giuridicamente non è, forse è un ricatto morale più che giuridico. Nel caso della Francia sarebbe stato veramente un ricatto. Negli accordi prenetti Barrère c'è un punto debole da parte italiana, ed è quando in quella lettera supplementare, parlando di aggressione non provocata, accenna i casi in cui la Francia poteva dichiarare la guerra perché si sarebbe sentita provocata, e cita il telegramma di Ames, l'incidente Schnebele. Ora, queste sono cose molto discutibili, che l'incidente Schnebele, se la Francia avesse dichiarato guerra alla Germania per un caso Schnebele, l'Italia avesse dovuto considerare la Francia aggredita e non aggressore. È inutile che spieghi a tutti cos'è l'incidente Schnebele, se non lo sanno glielo dirò a pranzo stasera. Oppure il telegramma di Ems, mentre poi lo stesso Rinetti indicava come caso non avrebbe giustificato l'attacco francese alla Germania la candidatura del principe di Hohenzollern al trono di Spagna. Quella era una cosa pericolosa. Il Prenetti lì faceva delle concessioni un po' troppo pericolose, perché poi uno dei problemi più grandi, discusso dal suo omonimo, mio amico e collega professore Enrico Serra molti anni fa in un volumento, sull'aggressione. Chi è che aggredisce? Qual è l'aggressione? Io ebbi, tanti anni fa, un giovane che faceva una seconda laurea, che mi fece una bellissima tesina dimostrando che nel 59 l'aggressore era il Piemonte. Elencò, beh, è vero, elencò il trattato di pace di Milano del 49, elencò tutte le violazioni, tutte le provocazioni che il Piemonte faceva nei confronti dell'Austria. E quindi in fondo a un certo momento la dichiarazione, l'ultimato, l'invasione, è una risposta a delle continue provocazioni. Quando nel 1756 Federico di Prussia viene a sapere dallo spionaggio, poi un segretario del ministro degli esteri di Sassonia, che gli altri stavano facendo la Lega per aggredirlo e aggredisce lui, è un aggressore lui o reagisce a un'aggressione che sta per scoppiare? Quindi la parola aggressione è talmente vaga, quasi come quella nazione. No? Basta. Grazie. Vorrei aggiungere un'ultima parola, se non ho poco tempo. Ecco, poi io sottoscrivo pienamente quell'affermazione che nel colonialismo nazionalista non esistevano veramente degli interessi di natura economica o pratici specifici. E proprio credo che la conferma me la trovo leggendo l'editoriale della Voce di Luzione Tripolina, no? Cui seguiranno una serie di altri articoli. Qua dove Gaetano Bertolini dice: per un nazionalista cos'è la nazione se non un pretesto per fare della letteratura, letteratura di questo tipo, la battaglia di Tripoli. Ci sarà una confluenza effettivamente tra nazionalismo e interessi economici, ma col 14, quando l'idea nazionale sarà finanziata da gruppi capitalistici. Ecco, perciò mi trova consenziente questa diagnosi di questa mancanza di spinte economiche, specifiche, precise del primo momento della politica colonialista dei nazionalisti. Io stesso stamattina ho detto che l'Italia prima crea gli interessi economici in Tripolitania e in Cirenaica, quando i turchi ci danno fastidio li aggredisce dicendo che loro aggrediscano noi. Però c'era tutta una stampa, i turchi avevano dei consoli in Italia che erano turchi, non italiani, e quindi trasmettevano, non erano i consoli onorari, erano i consoli effettivi, che quindi leggevano gli italiani e trasmettevano al governo. Poi non ci fossero stati i consoli turchi, ci sarebbero stati i diplomatici di potenze che non ci volevano bene, li avrebbero fatti conoscere. È verissimo, l'Italia, io ho questa impressione conclusiva per le colonie, l'Italia è ossessionata dall'idea di essere soffocata nel Mediterraneo e che quindi la conquista della quarta sponda le dia un po' di ossigeno, ampli un po' il respiro dei polmoni. E poi c'è la gelosia, l'invidia, io sono la grande potenza ma non piglio niente, e allora devo far vedere che sono la grande potenza. È uscito un libro che non sono riuscito ancora a avere, nonostante l'abbia ordinato il 30 di aprile all'English Bookshop di Milano, di uno scrittore australiano che si chiama Bosworth, Italy, The List of the Great Powers, l'Italia, la più piccola delle grandi potenze, che spero di leggere, dagli accenni che ne ha fatto Serra, non lei, il suo collega, alla radio una mattina, due minuti, la domenica, è su un libro interessantissimo, nel quale mi pare di aver capito che la tesi di questo storico australiano è che proprio l'Italia, la più piccola potenza, cerca di farsi largo per diventare un po' meno piccola. Grazie, adesso tocca a te. Sarò breve, è una delle mie poche qualità. A proposito, facciamo tanti complimenti. E a conferma, diciamo, del resto della tua ultima osservazione, è vero, della citazione dell'Italia più piccola delle grandi potenze e delle osservazioni iniziali che hai fatto sulla esitazione della politica ufficiale italiana di fronte allo slancio ideologico delle sinistre, vorrei ricordarvi e sottolineare, è vero, la situazione in cui l'Italia si trovava, che era l'esordiente nella politica europea, era l'ultima venuta ed era quindi condizionata dalla politica internazionale. A questo riguardo vorrei ricordarvi un semplice fatto. Si parla 1861 come data dell'unità d'Italia per la proclamazione del Regno d'Italia. Come voi sapete, non c'è mai stata una proclamazione del Regno d'Italia. C'è stata semplicemente l'assunzione del titolo di Re d'Italia da parte di Re Vittorio Emanuele II, che ha conservato il numero 2, tra l'altro, è vero, badate, che avrebbe dovuto portare come Re d'Italia il numero 1. Ora, è vero, tutto questo è anche stato condizionato da ragioni di politica estera. Tutto il problema del riconoscimento delle potenze, della posizione d'Europa, eccetera, ed è stato così uno svicolare significativo, estremamente significativo, per gli inizi e per la situazione della politica italiana, appunto, ai suoi esordi. Io credo di non avere niente da rispondere, perché grazie a te e a tutti quelli che sono intervenuti. Passiamo poi alla relazione del collega Dan, e allacciandomi al discorso che facevamo stamattina tra Valsecchi e me, vorrei dapprima chiedere a Dan, poi passo subito la parola a Barbieri, se è giusto parlare di nazionalismo per la prima metà dell'Ottocento, oppure se non sarebbe più adeguato, ob es nicht besser wäre, die Unterscheidung, die traditionelle Unterscheidung zwischen Nationalbewegung, Nationalgedanken oder was auch immer einerseits und Nationalismus auf der anderen Seite beizubehalten und der Nationalismus eben nur für die extremere und zugleich fest organisiertere Form der Bewegung zu benutzen. Aber das ist eine große Frage. Wenn Sie mir eindeutig die Grenze an, so sagen die Kriterien, nicht? Wo man die Grenze ziehen kann, dann würde man darüber ja reden können. Nur jetzt mal abgesehen, die Schwierigkeit, das sagte ich vorhin schon, ist für uns Deutsche, wir sind uns, wir haben beide noch die sozusagen die Bildung genossen, wo alle Bildungen auf Ismus Extremismen bedeuten. Ich glaube, in der Generation, der jüngeren Generation ist das nicht mehr so. Je mehr man Englisch spricht und mehr Anglizismen eine Rolle spielen, gerade in unserer politisch-historischen Sprache, desto mehr schleift sich dieses Gefühl, dass man bei Ismus an extreme Erscheinungen denkt, schleift sich ab. Also von daher, das wäre ein Sonderproblem, da könnte man drüber hinwegsehen und nationaler behaupten und sagen, wir wollen das weiter so machen. Nur ist dann für mich, ich argumentiere eigentlich von der Sache her, Sie sagten eben, es muss eine organisierte Form haben und das ist für mich tatsächlich ein entscheidendes Kriterium. Wann ist eine nationale, ja, wann organisiert man sich für bestimmte nationale politische Ziele? Und das insofern, das gehört schon zu meiner Definition. Und wenn man das akzeptiert, ist man schnell, jedenfalls im frühen 19. Jahrhundert. Noch schwieriger wird es mit der Ideologie. Wo will man da die Grenze setzen? Den Turnvater Jahn mit seinen ja nicht gerade gemäßigten Äußerungen, den hat man ja nun auch im frühen 19. Jahrhundert und gleich am Anfang. Also in der Ideologie ist es noch weniger möglich zu sagen, irgendwann wird die Sache extrem. Das ist auch mit... Insofern ist eben mein Vorschlag, erst dann von Nationalismus zu sprechen, wenn eine wirkliche politische, eigenständige politische Bewegung vorliegt. Und dann auch wirklich, wie es die Angelsachsen auch machen, alles darunter zu verstehen. Nur meine ich, oder würde ich immer besonderen Wert darauf legen, dass man den Begriff und was man darunter versteht, nicht zu sehr im ideologischen Bereich nur ansiedelt, sondern immer sieht, dass es hier nicht nur um eine Ideologie geht, sondern um eine soziale Bewegung. Und immer soziale Trägerschichten da sind, die eine Ideologie hervorbringen und man von der Ideologie nicht zu trennen sind, also wirklich die Sache. Ja, das ist einleuchtend, nur müsste man dann also für die ältere Literatur einfach zum Verständnis auch, wenn ein Ausländer eben deutsche Werke über diese Zeit liest, doch daran erinnern, dass also etwa in den Vorlesungen von Theodor Schieder, die wir ja beide mit großem Gewinn gehört haben, das Wort Nationalismus für die 1820er, 30er, 40er Jahre eigentlich wohl nie, wohl aber für Entwicklungen ab 1880 gebraucht wurde. Aber gut, das ist nur, um auf Ihre Frage von heute Morgen zurückzukommen. Però passiamo alla domanda del dottor Barbieri, per non... Du weißt vorhin nicht, dass Sie die Entstehung der nationalen Bewegung in Deutschland und der Reaktion gegen die napoleonische Besetzung findet. Und erinnere ich mich an die alte Polemik zwischen Meinecke und Brandenburg. Erinnern Sie sich in dem historischen Dankeschön vor mehr als 50 Jahren. Und dann möchte ich Ihnen fragen, Sie haben die Massenbewegungen, sozialen Bewegungen in den 40er Jahren erwähnt, besonders nach 1943, 1940 erwähnt. Möchte ich Ihnen fragen, welche Rolle die nationale Idee in der religiösen Bewegungen, religiösen Massenbewegungen, wahrscheinlich die einzige, die Deutschland vorher gekannt hat, der Deutsch-Katholiken und Lichtfreunde spielte. Ich glaube, dass selbst in Deutschland diese religiösen Massenbewegungen fast ins Vergessenheit geraten sind. Und das ist ganz unverdient, meiner Meinung nach. Und dann zweitens, Sie haben die Entstehung neuer nationalen Gefühle in unserer Zeit erwähnt und die Begriffe Kommunikation und Masse benutzt. Und möchte ich Ihnen fragen, ob Sie nicht meinen, dass die neue nationale Gefühle der Dritten Welt, das Nachdenken darüber, uns nicht neues Licht geben kann, um auch unsere Vergangenheit besser zu verstehen. Ich denke besonders an die Ereignisse in Nordafrika, an die Konflikte zwischen Israels einerseits. Letztlich natürlich zugespitzt, vor allem in einer nationalen Revolution, eine Frage, eine Machtfrage ist. Das versuchte ich für 1848 kurz zu erläutern, herauszustellen, dass das für meine Begriffe der entscheidende Fehler der nationalen Bewegung in Deutschland in der ersten Phase der Revolution gewesen ist, wo alle Hoffnungen bestanden und alle Türen sozusagen offen waren. Die traditionalen Eliten waren ganz klein und der König hat den Hut abgezogen, hat die schwarz-rot-goldene Scherbe Friedrich der Wilhelm den Dritten in Berlin, den Vierten in Berlin angezogen. Ja, es geht insofern wirklich, wer ist der Souverän? Gerade in dieser innenpolitischen Richtung. Und wenn diese Frage des Souveräns nicht entschieden ist, ich meine jetzt gerade gegenüber der sehr, wenn man herkommt von der sehr starken, was ja heute sozusagen unser Haupttrend ist, dass wir sehr stark sozialgeschichtlich fragen. Nicht? Und wie Karl Deutsch das macht, jetzt immer nur fragen, wie entstehen Kommunikationsgefechten. Was sind hier an langfristigen Prozessen, was ist zu beobachten noch? Das ist alles sehr gut. Nicht? Nur ist das gerade für eine, bekommt man damit das nationale Problem nicht völlig in den Griff. Das ist eine Seite, eine bestimmte Grundtendenz. Aber letztlich ist es eine politische Frage, die nationale Frage. Und damit ist es eine Machtfrage. Und mir liegt nur sehr dran, dass man sie eben wirklich als eine, wenn man das frühe 19. Jahrhundert verstehen will, als eine Frage der sehen muss, der inneren Reform, beziehungsweise der Frage, wer versteht es, sich an die Spitze der notwendigen Modernisierungsaufgaben eines Volkes, eines Staates, einer Nation zu setzen. Die nationale Bewegung in Deutschland hätte es schaffen können. Sie hat aber letztlich es versäumt, 1848 die Instrumente dazu Das wären also letztlich die Waffen gewesen, die der preußische Staat dann in Schleswig-Holstein bereits erfolgreicher eingesetzt hat und damit die Gegenrevolution eingeleitet hat, jedenfalls das Umkippen der Revolution, die hat man versäumt. Aber eine Spaltung zwischen Waffen und Diplomatie hat man in Deutschland fast nie gehabt. So. Ja, wollen Sie das als eine deutsche Spezialität bezeichnen? Ich würde es nicht sagen. In der Politik. Ich wollte jetzt nur noch auf Ihre Ausgangsfrage, die ist mir sehr sympathisch und spielt eine wichtige Rolle auch bei meinen Überlegungen. Sie werden das auch in diesem Band, der da rumging, sehen. Wir haben dort bewusst einen Aufsatz, eine Untersuchung aufgenommen über den Nationalismus der Dritten Welt. Und ich wollte gerade an diesem Punkt den Bogen spannen. Das ist eigentlich nur, ich sprach jetzt sehr stark, es entscheidet sich letztlich im innenpolitischen Kräftespiel, wer die notwendige Modernisierung einer Gesellschaft durchführt, unter welcher sozusagen, das ist der allgemeinste Nenner, Übergang von Gesellschaften von einem traditionalen Stadium, einer hierarchisierten Gesellschaft, zu einer modernen, also tendenziell demokratischen Gesellschaft, den man finden kann, um die Parallelität zwischen den Prozessen des 20. Jahrhunderts in der Dritten Welt und denen des 18. oder sagen wir 16. bis 19. Jahrhunderts in Europa zu parallelisieren. Für mich ist sehr anregend dabei diese von USA ausgehende Forschungsgruppe der Comparative Politics Committee on Comparative. Überlegen, welche Prozesse oder welche Etappen kann man, wenn man alle Befreiungsprozesse der Dritten Welt nebeneinander legt, welche gleichen Vorgänge kann man beobachten? Kann man daraus ein Modell ableiten, wie eine traditionale Gesellschaft in die Modernität übergeht? Sie haben das versucht, Sie haben Modelle aufgestellt, wieder verworfen, korrigiert. Und Sie sind dann in einem relativ späten Stadium, der Band ist etwa Mitte der 70er Jahre von Charles Tilly erschienen, also herausgegeben, ist er erschienen, ist erst der 10. Band dieser Reihe, da nimmt diese Gruppe zum ersten Mal diese Frage nach dem alten Europa auf, nicht? Und macht einen Vergleich, der versucht zurückzutransponieren, das Modell, was Sie an der Dritten Welt entwickelt haben, auf die europäischen Staaten des 16. bis 19. Jahrhunderts. Das ist sehr interessant. Und in dem Rahmen würde ich auch, da könnte man jetzt viel reden, wie da der Nationalismus oder die Nationsbildung, welche Position sie da hat und in welcher Problematik sie dann zu sehen. Das wäre aber ein weiterer Richtung, in Italien, die noch immer zu ruhig sind. Die hat sich noch nicht bestätigt. Allora, faccia lei. Sì, sì, hier würden sich sicher sehr viele Fragen noch weiter anschließen lassen, aber ich glaube, es ist im Moment besser, jetzt zum nächsten überzugehen. Ich glaube, Herr Serra hatte sich auch hierzu gemeldet. Tanta storia, diciamo, però era questa, cioè mi riferivo al discorso che ha fatto il professor Zande, magari poi lo vedo meglio, non vorrei spiegarmi questo, non sarei magari chissà. Volevo dire questo, cioè, riferendo appunto al discorso che lui ha fatto, è irreale frage. Ecco, se per esempio il nazionalismo tedesco avesse avuto una realizzazione politica diversa, invece che nell'ambito prussiano, ecco, nell'ambito per esempio renano, quale sarebbero state le altre realizzazioni als im preußischen Bereich wenn zum Beispiel eine Realisierung im rheinischen Bereich gefunden hätte, was dann die Konsequenzen gewesen wären. Mi pare che è quasi impossibile, però lui lo saprà meglio di me, allora lascio volentieri a lui. Lui ha fatto un discorso per la diversità in senso weil sie von der Unterschiedlichkeit von westlichen Provinzen und deren mangelnder Integration. Ja, das war eine Nebenbemerkung, die ich gemacht habe, weil wir in Deutschland in diesem Jahr gibt es in Berlin eine große Ausstellung Preußen. Alles spricht über Preußen in der Bundesrepublik, auch in der DDR. Es ist interessant. Beide deutsche Staaten sind sich einig, dass man über Preußen wieder sprechen muss. Friedrich der Große, das Bild steht unter den Linden. Erich Honecker hat es dort hingestellt. Das ist, und von daher jetzt die Frage, wie weit ist Preußen, hatte am ehesten von seiner ganzen Potenz her die Möglichkeit, eine Nationsbildung vorzunehmen, und die war schon zu Gange. Es war von Beginn des, ja, von großen Kurfürsten an ein wirklich modernisierender Staat, ein Staat, der ständig Reformen gemacht hat. Und von daher ist die Frage doppelt, warum musste dieser Staat gerade untergehen? Diese Frage wird viel diskutiert, und ich meinte, das war eigentlich eine Bemerkung jetzt zu dieser Diskussion, dass das Problem der Nationsbildung da eigentlich fast ein Schlüssel dazu geben kann, nämlich dass dieser Staat die Bevölkerung, die 1815 dazugekommen ist, und das ist im Wesentlichen, sind die rheinischen Provinzen gewesen, Rheinland-Westfalen, mit einer eben ein Rheinland, was 20 Jahre zu Frankreich gehört hatte, und die ganzen Modernisierung der Revolutionsphase und der napoleonischen Phase mitgemacht hat, dass diese Bevölkerung nicht mehr in eine preußische Nation integriert werden konnte. Nicht, weil Preußen jetzt zu konservativ war, sondern weil inzwischen die nationale Bewegung begonnen hatte. Es gab zwei Orientierungsmöglichkeiten für jeden Deutschen ab Beginn des 19. Jahrhunderts. Orientiere ich mich auf meinen Einzelstaat, oder wie viel an Engagement investiere ich in eine nationale Bewegung? Ja, um die Sache nun noch mehr zu komplizieren, Sie haben ja selber darauf hingewiesen, die Spaltung, es gab ja auch die großdeutsche Richtung. Orientiere ich mich gesamtdeutsch und dann orientiere ich mich an Berlin oder orientiere ich mich an Wien? Das kompliziert ja die ganze Sache noch, und es ist ja sowieso die Frage, inwieweit eben jetzt dieses knappe Jahrhundert oder Dreivierteljahrhundert kleindeutsch-preußischer Geschichte uns nicht ein wenig hat die anderen Staatstraditionen und staatlichen Mentalitäten vergessen lassen, die eben in den Rheinbundstaaten bestanden haben, von denen Sie ja besprochen haben, die in Österreich bestanden haben, die sich eben vor allen Dingen dann vom Rheinbund her im gesamten dritten Deutschland, in den südwestdeutschen und süddeutschen Staaten entwickelt hat. Aber bitte das nur als Frage, weil es wiederum ein Feld für eine weitere Diskussion wäre. Ja, gibt es aber einen preußischen Nationalismus, kann man sagen? Ich würde das nicht sagen. Nach dem, was wir bei Schieder gelernt haben, nicht. Theodor Schieder. Nicht. Ich würde es. Ja. Es ist jetzt die Frage, wenn Sie das, den Nationalismus in dem Sinne verwenden, wie Sie es eben erklärt haben, dann könnte es ja sowohl einen preußischen wie einen österreichischen, es könnte sogar einen bayerischen Nationalismus geben. Es gibt schließlich ein bayerisches Nationalmuseum und andere Einrichtungen, wo man ja in den 20er, 30er Jahren durch solche Bezeichnungen den Anspruch der Nationswerdung erhoben hat. Aber wenn man Nation in dem Sinne versteht, wie wir es also sagen, wir bis an die Schwelle der 60er Jahre eben von unseren Lehrern aus ihrer Generation gehört haben, dann ist eigentlich nur die deutsche Nation und weder die preußische noch die österreichische, noch viel weniger die bayerische, möglich. Also, ja, ich meine, ich würde sagen, möglich wären sie schon, es hat sie haben keine, abgesehen von der österreichischen, ne? Wobei das eben ein verwickelter Prozess ist, da ist eigentlich zu diskutieren, wie da die verschiedenen Etappen liegen. Ne? Aber sie haben sich einfach nicht entfaltet. Es ist einfach ein das ist meine These, nicht? Sie wären am Anfang des 19. Jahrhunderts möglich gewesen. Die Ansatzpunkte waren da. Die haben, fast alle haben damals auch eine Hymne gehabt. Und eine Flagge haben sie auch gehabt. Und Bayern hat sogar in seiner ersten Verfassung, hat der Staat Bayern, allen Bayern verboten, die Grenze zu überschreiten. Also die Grenze um Bayern herum zu einem wirklichen Ausland gemacht. Und das ist ja ein sehr wichtiger Frage, welche Grenzkontrollen kann man eigentlich einführen? Erst dann, wenn man wirksame Grenzkontrollen hat, kann man sozusagen intern Identitäten ausbilden. Nur in Deutschland gab es eben so eine wichtige Sache, immer die Fluktuation der Intelligenz, der Militärs, des Adels, der ganzen Beamtenschaft. Ja, ich glaube, wir müssen heute Abend diese Fragen der verschiedenen Zuordnungen auf der Ebene des Staates und auf der Ebene der gesamten Nation noch lange diskutieren. Denn das sind ja unter Umständen zwei ganz verschiedene Ebenen. Die Hymne, die ist darauf zurückzuführen, dass es doch eine Anbindung des Staates an den Souverän war. Denn die deutschen Hymnen, die sind ja fast immer auf die Dynastie hingeordnet. Aber der österreichische Präsidialgesandte beim Deutschen Bundestag bei der Eröffnung 1815 sprach trotz der Restriktionen, von denen Sie mit Recht gesprochen haben, von Ansätzen zu einem gemeinsamen deutschen Bürgerrecht. Also Staatsloyalität und Nationalbewusstsein als zwei Seiten und zwei Ausfächerungen. Aber das hat sich ja durchgesetzt. In der Wiener Bundesakte ist ja die Freizügigkeit innerhalb des Deutschen Bundes dann festgesetzt, nicht? Sodass also Bayern seine anfänglichen Bemühungen. Vielleicht komplizieren wir die Sache zu sehr. Herr Comte hatte sich gemeldet. Omogeneizzazione popolare contro l'invasore, romantica nel folk, questo concetto di folk, urfolk, si passa al, e io potrei parlare in tedesco, preferisco parlare in italiano, poi magari lei... Sì, ma allora facciamo una breve pausa, es geht darum, er sagte, so, man kann vielleicht nicht den Begriff retrospektiv das sie getan haben, ist ungeheuer anregend, weil durch die Übertragung dieses Begriffes auf die frühere Zeiten die verschiedenen Phasen des Nationalisierungsprozesses sichtbar werden. Zunächst mal eine gewisse Homogenisierung nur im Kampf gegen den Eroberer. Dann eben der romantische Glauben an das Volk. E adesso appunto viene il nazionalismo come propulsore della rivoluzione del 1848 e poi ancora il nazionalismo dal 1878 come movimento di destra. E allora non c'è un solo modello di nazionalismo, diciamo che il nazionalismo interpretato così è qualcosa di polivalente. Aber er sagt, mit Ihrer Erklärung wird das Begriff, der Begriff Nationalismus ein polyvalent. Polyvalent, perché appunto abbiamo visto queste varie trasformazioni. Ora, il professor Dan accennava alla necessità di fare dei paragoni, di paragonare i diversi nazionalismi. Accennava alla necessità di evidenziare dei terzi in comparazione, in maniera tale da rendere operabilizzabili, no? Questi paragoni. Ora la domanda è la seguente, insomma, è naturalmente una domanda complessa a questo punto. Si può cercare di scrivere una teoria del nazionalismo, evidentemente una teoria ridotta da esempi storici concreti. In Germania ho avuto esperienza, diciamo, di molti tentativi di fare teoria della storia, no? Mehr Theorie in der Geschichte. E quindi teoria del fascismo, teoria del nazionalsocialismo. Quindi potremmo ipotizzare anche una teoria del nazionalismo. Questa sarebbe la mia prima domanda. Also, nun haben Sie dann ja gesagt, dass man die verschiedenen Nationalismen vergleichen muss. Und nun fragt er nach den Maßstäben, nach den Tertium Comparationis und sagt, kann man darüber zu einer Theorie des Nationalismus kommen? Und erinnert daran, dass ja gerade in Deutschland man nun in den letzten Jahrzehnten sich sehr viel um Theorien in der Geschichte bemüht hat, Theorie Faschismus, Theorie des Nationalismus. Und können Sie mit Ihrem Material zu einer Theorie des Nationalismus kommen? Das wäre die erste Frage. Cioè, quello punto che mi ha sempre interessato, Aufklärung-Romantik. Ecco, il nazionalismo tedesco, in questo momento critico di passaggio, diciamo, esprime, dimostra quelli che sono i due, diciamo, i due filoni che esistono all'interno di questo concetto e sui quali oggi si è più volte, nelle varie relazioni ed anche nelle introduzioni, ritornarci, e cioè nazionalismo come movimento democratico progressivo, nazionalismo invece come movimento restaurativo e tra virgolette di destra, cioè nazionalismo che oscilla tra un ideale illuministico sostanzialmente e nazionalismo invece che va proprio, che va proprio momenti, diciamo, all'interno dei quali assume, per esempio, importanza decisiva il concetto di forma. Ora noi ci siamo stancati di, naturalmente, di sentir dire che la Romantik è regresso, o ci siamo stancati di sentirci dire che nella idealizzazione del folk si annidano i germi corrotti che necessariamente sbocceranno poi nell'esperimento nazionalsocialista. Però è certo che ci troviamo in presenza di un momento affascinante ma anche inquietante. E qui più che di una domanda, insomma, si tratta di cercare di evidenziare appunto ancora una volta questo momento critico che secondo me sull'esempio di questa, di questo rapporto, a questo punto vorrei dire, Aufklärung-Romantik, può servirci anche meglio a spiegarci il nazionalismo. Er möchte also weniger eine Frage stellen als auf diesen kritischen Übergangspunkt und dann eben die Janusköpfigkeit der deutschen Nationalbewegung unterstreichen zwischen Aufklärung und Romantik, wobei er durchaus nicht die Romantik nur als Rückschritt bezeichnen will, aber eben doch darauf hinweist, dass nun also seit diesem Übergang an, seit diesem Bruch Aufklärung, Romantik eben immer diese zwei Seelen in der deutschen Nationalbewegung gewesen sind, die emanzipatorische, demokratische und die restaurative, die nach rechts neigende. Ja, aber die erste Frage. Ja, also wir müssen das ja finden, die Theorie des Nationalismus. Es ist im Augenblick natürlich noch... Ich habe so den Eindruck, in unserer politisch-historischen Diskussion, gerade was die Theorie betrifft, und in Deutschland sind wir uns ja durch die Impulse der Studentenbewegung seit über 10 Jahren bewusst, dass das eine wichtige Aufgabe ist. Mir kommt es so vor, wir gehen so rückwärts. Am meisten ist diskutiert worden über die Theorie des Faschismus, ohne dass man sagen kann, sie sei gelöst. Aber wir sind jedenfalls, es gibt viel und über die ersten grobblinigen, grobschlächtigen, ideologisch allzu eindeutigen Versionen sind wir sicher hinausgekommen. Haben wir schon relativ viel diskutiert und gesprochen, gerade im internationalen Vergleich, über den Imperialismus. Nicht? Das wäre jetzt eine bestimmte Konstellation, eine historische Epoche, die auch theoretisch bewältigt werden muss. Und mir geht es so, ich bin nun, komme aus dem 18. Jahrhundert und konzentriere mich vor allem auf die auf die Ursprungsphase des Nationalismus. Ich untersuche speziell die nationale Bewegung eben bis 1870, 78. Und mir kommt es immer so, da gibt es praktisch noch sehr wenig an theoretischer Arbeit, auch an theoretischer, es muss ja erstmal Diskussion und Streit geben und verschiedene Thesen. Wir sind sicher da am Anfang. Es gibt jetzt schon mehrere, die in der Epoche überhaupt arbeiten. Bisher gab es auch eine große Abstinenz der deutschen Historiker gegenüber dieser Epoche. Weil wir haben zunächst auch, wenn wir von der Aufarbeitung des deutschen Nationalismus gesprochen haben und wenn wir das als eine Aufgabe empfunden haben, war die Bewältigung und die Aufarbeitung des Nationalsozialismus sehr viel wichtiger. Nicht? Und insofern gehen wir in die Gruppe, sagen, zurück. Und ich meine nur, wir haben viele Irrwege bis hin wahrscheinlich auch zu Fehlern. Der Diskussion über Faschismus zum Beispiel beruht sich ja auch darauf, dass wir über den Nationalismus, der ja irgendwie ein Grundelement auch von faschistischen Bewegungen darstellt, zu wenig theoretische Klarheit haben. Das ist zum Beispiel eben auch gerade für die ganze Linke, die es ja sowohl ja in der italienischen Historiografie noch stärker gibt als in der deutschen Historiografie, ein großes Problem, nicht? Weil Marx und Engels eine ganz völlig unzureichende Theorie von Nationalismus haben. Und das setzt sich ja bei Lenin und Stalin dann auch, sie haben andere, konkretere Erfahrungen wenigstens gehabt, aber von Marx und Engels her ist das wirklich unzureichend, was die über... Nicht? Und von daher gibt es auch für die Linke keine Anregung. Nicht? Da muss das auch neu formuliert werden eigentlich. Ich will das nur so als eine Aufgabe sehen und ich sage, ich rechne mich zu denen, die darum sich bemühen. Und mein Ansatz ist, Sie können das etwas in der Einleitung dieses Buches nachlesen, eben der Versuch über eine Gesamttheorie der Modernisierung, von Gesellschaften. Dort die Nationsbildung und den Nationalismus festzumachen. Nicht in eine Gesamttheorie. Entwicklung moderner Gesellschaften, weil man sagen kann, jede Gesellschaft, die sich modernisiert, macht auch eine nationale Phase durch. Das ist offensichtlich konstitutiv. Aber wie und in welchem Zusammenhang, welche Konstellationen, wann wird der Nationalismus extrem und hängt das jetzt mit links oder rechts zusammen, auch das ist noch ganz offen. Jetzt haben wir noch 6 Wortmeldungen. Es sind nämlich noch 2 jetzt dazugekommen. Ihre Antworten sind so anregend, dass es weitergeht. Also, Dr. Tomasi. So, interessiert Sie sich an Ideengeschichte? Ma veramente di partire, da cuore sulle premesse, da una distinzione fra due diverse accezioni che il concetto di nazione acquisisce da un lato l'accezione che si afferma con la rivoluzione francese e trova un riscontro anche in ambito liberale, qui nazione sarebbe che cosa? Sarebbe l'insieme di individui liberi che avendo già come premessa una comunanza di lingua, auf der Grundlage gleicher Sprache, die sich frei entschließen, nunmehr auch einen politischen Pakt zu schließen. Questo per quanto riguarda questa sezione di cui parlavo. Nella sezione invece prussiana, statalistica, abbiamo un altro concetto. Dagegen hat die Preußen statalistische Ausprägung des Nationalismus. Nazione è qualcosa che potremmo rendere interesse con Gemeinwesen, qualcosa che die Nation eben nicht frei vereinbart, sondern Gemeinwesen ist. Continua già in sé l'istituzione. dass sie schon in sich selber eben das Gemeinwesen des Staates hätte. Dass die Individuen frei den Staat bilden, sondern dass die Individuen im Staat daher eben der Staat muss, der Mensch muss dem Staat gehorchen, um frei zu sein, sondern zu einem Dualismus erinnert sich an preußischer und liberaler Staatskonfession. Storia visto sempre in chiave vagamente negativa, perché soprattutto non interviene mai direttamente nelle vicende pratiche, diciamo reali, ma si limita prevalentemente a controllare, a fungere da garante di una certa libertà, interviene soltanto discretamente in attività economiche e così via. Dall'altro lo Stato prussiano, che invece sappiamo è esso stesso uno Stato sostanziale, quindi il suo compito è proprio quello di conservarsi con tutte le attività politiche, economiche, eccetera. Che dal percorso che prendono le vicende storiche e potremmo dire nella Selbstverständigung che i tedeschi hanno in corrispondenza con queste stesse vicende Nationalbildung e Staatsbildung sono piuttosto l'unico processo che tende a... Sie haben sehr viele Sachen gesagt, das hat mich sehr angeregt, zu sagen wäre, aber wir müssen jetzt sehr kurz fassen. Man kann es natürlich auch ganz kurz so sagen. Jeder Staat hat eine Nation. Und die Nation, sozusagen, das kann man sozusagen ruhig zurückverlagern bis in das Mittelalter, die Nation ist immer die soziale Gruppe, wirklich den Staat trägt oder platt gesagt die politisch das Sagen hat, wie wir sagen, die die Politik macht. Und insofern ist eben die polnische Nation ist eben bis in das 19. Jahrhundert die Schlacht da gewesen, nicht der Adel. Und ebenso ist die eigentliche Nation des Heiligen Römischen Reiches ist, wie ich vorhin sagte, der Hochadel repräsentiert in den Reichsständen gewesen, wobei die freien Städte natürlich ein Sonderproblem sind, aber im Wesentlichen. Insofern würde ich Ihnen völlig zustimmen, kann man sagen, überhaupt seitdem man überhaupt in Europa in der politischen Theorie mit dem Begriff Nation operiert, und das geht sicher von dem 16. Jahrhundert mindestens ab, kann man sagen, es gibt immer Nation und Staat, gehören immer zusammen. Die Frage ist nur, wer von der Gesamtbevölkerung, wer ist die Nation, die den Staat trägt? Und ja, das Bürgertum hat dann sozusagen diesen Nationsbegriff für sich okkupiert und in Anspruch genommen. Und das ist der sozusagen identisch mit dem Prozess seiner Emanzipation, seiner politischen Emanzipation. Mal nur so verkürzt. Insofern kann man das sagen. Da könnte man freilich die Frage nach dem Reichspatriotismus, der völlig unabhängig und neben der Mercedes aber. Ja, ja, ja. Sich unterlegen, sich das Staat unterlegen. Das ist eine sehr, meiner Meinung nach, eine sehr interessante Wendung. Die gab es, also ich kann zitieren, ich habe ein Buch darüber geschrieben. Es war in Frankreich, genau. Und dann kam also wenige Jahre danach kam die Revolution und die Revolution. Da bin ich erwartet, ich bin ja ein Freund und ein Naturalist, die erste Manifestation der Revolution in 48 war in Kopenhagen. Und da gab es, Sie haben auch was daraus bekommen, und was daraus kam, war das für eine geglückte deutsche Nationsbildung gewesen wäre, das kam daraus raus. Aber die Geschichte geht weiter und es gab also ein gebildetes Nation-Building, das kann man sagen, Staat und Nation haben sich gedeckt in der Welt. Ja. Es ist ja auch ganz, ist und war und ist ja auch ganz klein, aber die drei Welt haben sich gedeckt, aber die Nationalliberalen haben sich, wie alle anderen Nationalliberalen, ebenfalls, aber wie die Deutschen, aber auch die anderen, sind in den 60, in den 50er Jahren und in den 60er Ich wollte nur direkt, warum ich Nationalisierung der Massen nicht gerne gebrauche. Einmal, weil der Begriff Masse mir zu undeutlich ist. Es gibt eine große Ideologie über Massen, ich bin da sehr schrecke davor zurück, weil es gibt nur konkrete gesellschaftliche Schichten, die größer sind oder kleiner sind, aber es gibt, kann bäuerliche Massen geben, es gibt Industriearbeitermassen. Und Nationalisierung der Massen kann auch oder wird leicht so verstanden, dass es manipuliert wird. Ja. Nicht? Und das ist tatsächlich ja auch ein Problem. Aber nicht nur, eben. Und dabei wird mir zu sehr unterdrückt oder oft ausgeblendet der Autochtone-Prozess, dass also eine Nationalisierung von Bevölkerungsschichten letztlich eigentlich als ein Emanzipationsprozess ein Bewusstwerdungsprozess dieser Schichten selbst laufen muss. Ne? Und Manipulation hier auch wirklich sehr deutlich ihre Grenzen hat. Und deswegen mögen Sie das Wort Nationalisierung auch nicht. So etwas, ja. Weil ich gerne diese Prozesse, die von unten laufen, gerne zuerst beobachten. Und dann kommen wir zur dritten Frage, und das ist, warum läuft der Prozess hier ja und dort nicht? Das ist ja sehr schwierig zu beantworten, finde ich. Aber es hängt wohl irgendwie mit geglückte oder missglückte Erfahrungsrevolutionen oder Erfahrungsreformen zusammen. Was meinen Sie jetzt mit hier und da? Meinen Sie damit einen konkreten Staat oder meinen Sie generell das? Ja, das ist generell. Aber man kann wohl sagen, dass in Deutschland eigentlich nicht geklappt hat, oder? Obwohl ja Agrarreformen erfolgt waren, durchaus, ja. Davon haben Sie nichts gesagt. Sie haben auf einer Abstraktionsebene kommunikatives Handeln eine ein Modell der Entwicklung entwickelt, aber nicht auf Aktionsebene produktiv ist. Ja, das stimmt, nicht? Da habe ich viel eigentlich notwendig, das alles noch, alles mit einzuarbeiten. Nicht? Denn eine Gesellschaft ist natürlich eine Gesellschaft, die Produktionsgüter austauscht, auch so, genauso wie sie Worte austauscht und Gedankeninhalte. Nicht? Eine Nation bildet sich nicht nur durch Schillersche Gedichte, sondern eben auch dadurch, dass man nicht sächsisches Laien in anderen Gebieten kaufen. Ja, ja. Ja, jetzt... Steht in Deutschland mit geglückte oder missglückte Agrarreformen zusammen? Mit der, das schließt ja an oder geht zurück auf Ihre Ausführung, die Sie am Anfang machten. Ich glaube, die Bauernfrage ist in Deutschland für die nationale Bewegung oder die Entstehung des Nationalismus oder überhaupt irgendwelche Möglichkeiten nationaler Bewegung nicht sehr virulent oder aktuell gewesen. Das hängt wahrscheinlich nicht zuletzt damit zusammen, dass die Agrarsituation in Deutschland sehr zersplittert war. Ich nehme Sie einfach, wir haben ein völlig anderes System in dem ostelbischen Preußen mit der berühmten Junkerherrschaft, der Grundherrschaft, der selbst wirtschaftenden Adligen und im Rheinland mit der Grundherrschaft, wo die Leibeigenschaft praktisch abgebaut ist, wo eigentlich ein Rentensystem und eine Parzellierung des Besitzes schon weitgehend stattfindet. Sodass wir eben auch jedenfalls im 19. Jahrhundert diese freie Bauernschaft, von der Sie sprechen, eigentlich nicht haben. Das ist ja interessant, dass die wenigen wirklich nationalen Führungspersonen, ich denke jetzt auch, die in der Wissenschaft eine Rolle gespielt haben, Mommsen, Niebuhr, kommen aus den Provinzen, von denen Sie gesprochen haben. Da im Schleswigschen, da gab es Residuen einer freien Bauerngesellschaft und die hat nationales Gedankengut besonders stark aufgenommen. Übrigens, ein Kollege, ich meine jetzt Herrn Blickle, aber auch andere schon, führen 200 Jahre früher diese Überlegung von Ihnen, die Sie jetzt von der dänischen Geschichte ableiten, für die deutsche Geschichte sozusagen als Experiment, kann man sagen, durch, nämlich im Anschluss an den deutschen Bauernkrieg von 1525. Peter Blickle. Wie weit, aber es sind noch andere, auch der Winfried Schulze macht dort nur einen Namen, den ich hier nenne. Wie weit bestand in diesem frühen Zeitpunkt, die Reformation ist ja irgendwie auch eine nationale Bewegung gewesen für bestimmte Gruppen, wie weit bestanden dort Chancen, nicht, dass hier sozusagen von der damals noch vorhandenen freien Bauernbevölkerung eine Reichsreform ausgehen konnte? Und das wäre im Grunde genommen dann eine irgendwie auch eine nationale Sache gewesen. Hier würde sich freilich schon aus regionaler Nähe die Frage anschließen, ob denn nicht doch im 1809er Aufstand des Andreas Hofer auch die nationale Komponente bei diesen ja auch freien Bauern neben allem Traditionalismus und aller Dynastieverbundenheit durchaus vorhanden gewesen wäre. Aber auch das schieben wir besser hinaus. Sie haben noch die Frage mit dem Kapitalismus gestellt. Das ist ein schwieriges Problem. Also es ist jedenfalls nicht so eindeutig, wie Sie meinen. Es gibt Modernisierung, verstehe ich, als einen umfassenden Vorgang, wo die ökonomische Modernisierung nur ein Faktor ist. In der Regel ist von den verschiedenen Sektoren, den verschiedenen gesellschaftlichen Entwicklungsfaktoren, der Sektor der Ökonomie sogar in der Regel nicht der erste, sondern es geht meistens mit einer Modernisierung im staatlichen Bereich, wenn Sie wollen, los. Nicht? Der Aufbau moderner Staatsverwaltung seit dem 15. Jahrhundert und so weiter. Aber da müssten wir jetzt viel differenzieren. Und nur das noch, also man kann nicht sagen, Nationalismus setzt Industrialisierung voraus, ganz gewiss nicht. Auch das nicht. Nein, das würde ich auch nicht sagen. Ich meine, die Industrialisierung kommt dann irgendwann auch und sie kann natürlich auch relativ früh kommen, aber nein, würde ich nicht sagen. Ja, Herr Altgeld und Herr Wollstein haben zurückgezogen. Dann bleiben jetzt noch die Wortmeldungen von Herrn Petersen und von Herrn Corsini. Also bitte zunächst. Ich wollte noch eine Ergänzung zu dem machen, was die eben gesagt hat und verbinden mit dem, was heute Morgen gesagt hat. Heute Morgen sind Sie davon ausgegangen, das ist, glaube ich, auch ein verbindendes Element, was hier Deutschland und Italien vereint, dass wir alle etwas unter dem Eindruck einer postkatastrophalen Geschichtsschreibung sehen, dass sowohl die Deutsche wie die Italienische auch sich im Grunde immer diese Katastrophensituation von 45. Etwas langsamer, bitte. Wenn sie den Blick rückwärts richtet, und die haben jetzt eben entwickelt, wie sich das Interesse etwa der deutschen Geschichtsschreibung vom Nationalsozialismus zur Weimarer Republik, zum Ersten Weltkrieg, zum Imperialismus, auch zur Bismarck-Zeit dann hin, bis zu der Situation des frühen deutschen Liberalismus und Nationalismus, etwa der 1848er Revolution, verlagert hat. Auch für Italien, glaube ich, ließe sich da eine sehr ähnliche Beobachtung machen. Ich glaube nur, man könnte diese Suche nach proto-prä-faschistischen, frühfaschistischen, frühnationalsozialistischen Elementen, man könnte diese Beobachtung etwas ergänzen dadurch, dass man sagt, dass diese Suche nach den Vorgängern ja schon im Antinationalsozialismus, im Antifaschismus aufgemacht worden. Etwa Figuren wie die von Gobetti, Rosselli, Gramsci etwa, auf der Suche sozusagen nach dem kausalen Moment, warum ist es zum Faschismus, warum ist es zum Nationalsozialismus gekommen, das ist eigentlich schon im Augenblick des Entstehens dieser Phänomene auch da. Sodass wir etwa 45 für die deutsche Geschichte ja auch schon etwa so arbeiten wie die von Vermeil, von Viereck, von Sell und anderen. Wir haben für das Buch von Nenier über die 48er Revolution, die Revolution der Intellektuellen, wo die 48er eigentlich schon unter die Anklage gestellt werden, die praktisch schon vorläuft. E tu puoi continuare solo per il momento. Also, wenn ich das sehr vereinfachend zusammenfassen darf, Herr Corsini bezweifelt, ob es die Möglichkeit einer Theoriebildung, einer Theoretisierung des Nationalismus gibt, weil er erstens einmal feststellt, dass es sich fast immer um konkrete, praktische, politische Verhaltensweisen gehandelt hätte, die sehr unterschiedlich gewesen seien. Zweitens, dass die Theorie, die Doktrin immer der Praxis gefolgt wäre und dass drittens sich aber die allgemeinen Vorstellungen, die man vielleicht zu Beginn einer Revolution wie der von 1848 gehabt hat, dass die sofort zurückgetreten seien, wenn man die praktischen Schwierigkeiten der Verwirklichung nun vor sich gefunden hätte. Und in diesem Zusammenhang erinnert er an den Zusammenprall der beiden Nationalismen, des deutschen und der italienischen Vorstellungen 1848, gerade was das Trentino anging. Und er sagt eben, man könnte eigentlich immer nur seinen eigenen Nationalismus formulieren und nicht den einer anderen Nation. Und deswegen eben die Frage, von der er aber meint, dass wir darauf zurückkommen, ob es vielleicht nicht unmöglich wäre, zur Theoriebildung über den Nationalismus zu gelangen. Tja, das ist an alle gestellt, nicht? Ja, aber Sie haben hier ständig natürlich generell skeptisch sein und sagen, Historiker dürfen gar keine Theorie machen. Nicht? Nur wenn Sie meinen, Sie könnten völlig ohne Theorie reden, wobei man natürlich jetzt Theorie hoch und niedrig das sich vorstellen kann. Nicht? Reden wir mal nur von relativ kleiner Theoriebildung. Man wird jeden, der einen zusammenhängenden Gedanken entwickelt oder auch den Historiker, der etwas schreibt, nachweisen können, selbst wenn er meint, er könnte ganz darauf verzichten, er kümmert sich wirklich nicht um Theorie, dass er einfach in seiner Begriffsbildung sich nach bestimmten, dass er eine bestimmte Schule genossen hat, dass er sich nach bestimmten Leitlinien linienorientiert. Also ich meine, wir haben die, die Theorie irgendwie immer schon in uns. Und wenn es wirklich so ist, dass man im Grunde genommen jeden, der, der wissenschaftlich arbeitet und sich äußert, nachweisen kann, sozusagen, wo er, ja, wie seine Begriffe letztlich zusammenhängen, dann halte ich es für besser, den Schuh umzukehren und gleich am Anfang oder sofort, wenn man an die Arbeit geht, zu überlegen, sozusagen eine Revision zu machen und zu überlegen, was ist eigentlich meine Leitlinie. Verstehen Sie, das ist so mal so ein ganz sehr von mir aus so ein, auf diese generelle Möglichkeit. Jetzt speziell zum Nationalismus würde ich einfach auch so sagen, wenn man eine bestimmte Erscheinung und wenn man sie in allen Gesellschaften nachweisen kann, dann reizt das einfach unseren Geist zu fragen, gibt es da nicht, wenn sie überall nachweisbar ist, und es ist wirklich überall, in allen Gesellschaften, man kennt eigentlich keine, die um den Nationalismus herumkommt. Das reizt doch einfach zu fragen. Ich finde, man hat dann eine Aufgabe. So. Ja, damit haben wir ein sehr breites Spektrum nicht analysiert, aber doch angegangen. Und wir sind ja auch in manchen Fragen recht weit auch von den konkreten historischen Ereignissen weggegangen. Deswegen würde ich mir nur noch erlauben, zum Schluss auf einen Gedanken zurückzukehren, der zwischendurch angeklungen ist und den wir vielleicht hier bei unseren Überlegungen präsent halten sollten, dass eben bis in die 48er-Situation hinein doch eine weitgehende Vergleichbarkeit oder auch Parallelität zwischen der deutschen und der italienischen Entwicklung besteht, auch noch was die von Ihnen so klar herausgestellten Ergebnisse von 48 wegen der nationalen Bewusstseinsbildung ergeben haben. Denn das ließe sich ja genauso für Italien sagen, da konnte man nicht unter den Klängen des Radetzky-Marsches das vergessen machen, was zwischen 1847 und 1849 an nationalem Bewusstsein und an nationaler Integration geschehen war. Das aber dann, und zwar aus den Gründen, die Sie genannt haben, doch eine Itio in Partes eingetreten ist, die eben dann auch die weitere Entwicklung der beiden Nationalstaaten mit beeinflusst und konditioniert hat, dass eben doch in Italien das liberale, bürgerliche Element bei der Staatsbildung dann sehr viel stärker konstitutiver gewesen ist, während bei uns eben dann der preußische Obrigkeitsstaat und die fürstliche Vereinbarung eben ganz erheblich die Staatsbildung und die Strukturen des neuen Staates oder des neuen Bundesstaates beeinflusst haben. Darauf ist vielleicht zurückzukommen, wie man eben auch das nur als vielleicht einige Merkposten, auf die wir zurückkommen. Im Übrigen kann ich nicht anderes tun, als allen zu danken, vor allen Dingen Herrn Dann, der ja trotz schlecht durchschlafener Nacht, vielleicht gerade weil er nicht die Genüsse des Mittagessens plus Grappa mitgemacht hat, mit dieser Lucidita Spirituale uns diesen Nachmittag hat gestalten können. Jetzt möchte ich nur noch wissen, wer unter den eben genannten Bedingungen die Absicht hat, ich würde jetzt fast sagen, erst um 8:30 ins Ristorante Giulia zum Essen zu kommen. Es genügt ein Handzeichen, weil wir sonst eventuell Plätze ab- oder hinzubestellen müssten. Wen wir hier also. Danke.